voll Vertrauen zugesagt. Was du etwas erzählt, dann werden wir sie hinterfragt. Siehst du noch, wie sie wirklich sind? Wer sich ausgeht, der niemals fragt, der nie gewinnt. Zamsami im Bunker, wo man schaut. Sie sind auf Liebeslügen aufgebaut. Löst die Familien auf, lass den Kindern freien Lauf. Die Wurzeln aller Faktorsysteme, basieren auf Familiensimpfen. Hier zu cremen, die mit Nächstenliebe Fans den Mord belohnen. Sie konkurrieren in Grenzen, Sex, Tabus und Nationen. Mit Familien ist es aus. Lass die Kinder alles bewandern. Befreit das Kind in jedem anderen. Denn überall bist du zu Haus. Löst die Familien auf, verlass die Einsamkeit im Knast. Auch wenn du denkst, dass du längst Freiheit hast, mit vieler Ausgrenze gehen dir drauf. Familienherrschaft, falsches Glück, Angst, Hass und Rache kommen zurück. Durch die, die ein- und ausgeschlossen sind, von jedem an Liebe verhungernden Kind. Von jedem an Liebe verhungernden Kind. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wie? Schmeiß die Hand hier raus. Die Welt von dir killt aus. Wenn ihr nicht wisst, was ihr denn wollt. Und Kinder, was ihr tut und könnt und sollt. Der Mann, der steht auf Mann und Frau, die Frau fixiert denselben Gau. Am Rande steht das Kind und weint, so entsteht in ihm das Bild vom Feind. Familien, die sich weltweit besten, ich kriege gegen Hütten geholt aus Palästen. Ich scheinbar freundlich, glücklicher und prima, wird Angst und Terror mehr zum Klima. Von jedem an Liebe verhungernden Kind. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wie? Leidenschaft, Jobs und Gold, Glück allerseits scheint nicht gewollt. Frei sein, mit wer sich bemüht, dass jeder Mensch im Glück erblüht. Von jedem an Liebe verhungernden Kind. Von jedem an Liebe verhungernden Kind.